haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der grüne Daumen. Es war ein prächtiger Sommertag, an dem das Thermometer schon morgens die 30 Grad kratzte. Herr Hungerbühler saß auf einem Stuhl vor seinem Wohnwagen und zog sich die Schirmmütze tief ins Gesicht. Ich setzte mich auf den zweiten Stuhl. Er war so unbequem, dass ich am liebsten gleich wieder aufgestanden wäre. Ich verbringe im Sommer jede freie Minute hier. Früher fuhr ich nach der Arbeit sofort auf den Campingplatz. Seit ich pensioniert bin, brauche ich meine Wohnung nur noch im Winter. Ich könnte sie den Sommer durch vermieten, aber ich lasse nicht gern fremde Menschen in der Wohnung. Manchmal riecht man den Menschen noch wochenlang. Hier draußen verflüchtigen sich die Düfte, auch die unangenehmen. Sie sagten am Telefon, dass Sie Ihren Sohn vermissen. Ja, Martin, er ist unauffindbar. Was ist mit seinem Handy? Ausgeschaltet. Seit 3 Tagen. Das ist keine gute Nachricht. Ich weiß. Trotzdem will die Polizei nichts unternehmen. Ist Ihr Sohn schon einmal verschwunden? Ja, fast 1 Jahr lang. Er machte eine ausgedehnte Reise. Das war nach dem Tod seiner Mutter. Sie starb an Krebs. Das ist auch der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Vielleicht macht er wieder eine Reise. Er hätte sich zumindest telefonisch gemeldet. Wir gehen jedes Jahr gemeinsam essen. Einmal im Jahr. Am Todestag meiner Frau. Dieser Termin ist uns heilig. Das war vorgestern. Martin hat sich nicht gemeldet. War er depressiv? Im Gegenteil. Er war voller Pläne. Vor einigen Monaten erzählte er mir, dass er etwas aufbauen wolle. Er benötigte Startkapital. Ich gab ihm 5000 Franken. Was genau wollte er damit aufbauen? Das hat er mir nicht gesagt. Sie scheinen großzügig mit Ihrem Geld umzugehen. Ich nehme den Fall an. Martin hat bis heute nichts gefunden, das ihn wirklich ausfüllt. Eine Ausbildung hat er nie abgeschlossen. Er arbeitete zuletzt als Chauffeur bei einem großen Kurierdienst. Seine eigentliche Passion aber ist das Gärtnern. Er hat einen grünen Daumen. Ich habe für ihn einen Schrebergarten gepachtet. Was ist mit seiner privaten Passion? Hat er eine Freundin? Die Sabine. Aber da hat es gekriselt. Ich weiß nicht, ob sie noch zusammen sind. Martin hat nur einmal eine Andeutung gemacht. Das haben Sie im Schrebergarten nachgeschaut? Das würde ich lieber Ihnen überlassen. Sie fürchten sich davor, Ihren Sohn tot aufzufinden. Ich habe hin und her überlegt, was geschehen sein könnte. Leider finde ich keine Erklärung, die mir Mut machen würde. Er starrte traurig auf seine Hände. Ich notierte mir die Adresse des Schrebergartens sowie Namen und Adresse der Freundin. Als ich eine halbe Stunde später die Parzelle betrat, die Herr Hungerbühler Senior für seinen Sohn gepachtet hatte, traf ich auf eine Frau, die in einem Liegestuhl ein Buch las. Was ist los? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Das sind 3 Fragen aufs Mal. Sehe ich so aus, als hätte ich Antworten im Sonderangebot? Sie stehen mir vor der Sonne. Ihre Haut ist bereits so dunkel wie ein irisches Bier. Haben Sie mich die ganze Zeit beobachtet? Mir war so, als würde jemand zu mir rüberstarren. Waren Sie das? Damit kann ich nicht dienen. Mein Name ist Philip Maloney. Ich bin Privatdetektiv. So? Genau so. Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Ich suche Martin Hungerbühler. Der ist nicht hier. Wann war er zuletzt hier? Der ist nie hier. Sein Vater hat diese Parzelle für ihn gepachtet. Martin hat gesagt, ich könne sie benutzen. Ich bin nicht so der grüne Typ, aber meine Mutter hilft mir. Sie pflanzt das Grünzeug an. Ich bin mehr der relaxte Typ. Das sehe ich. Was ist mit Martin? Hat er was angestellt? Wie kommen Sie darauf? Privatdetektive suchen nicht zu ihrem Vergnügen nach Menschen. Das steht so in den Krimis, die ich lese. Wem sagen Sie das? Sein Vater befürchtet, dass Martin etwas zugestoßen ist. Echt? Ein Unfall oder so? Ja, oder so. Das fährt mir jetzt gerade ganz schlecht ein. Oh, rauchen Sie? Das kann ich mir nicht leisten. Ja, ist sauteuer. Ich rauche lieber Gras. Das entspannt. Möchten Sie auch? Ich muss noch arbeiten. Ich habe Martin seit Wochen nicht gesehen. Was geschieht mit der Parzelle, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Offenbar hielt sich ihr Mitgefühl in engen Grenzen. Sie suchte in ihrer Tasche etwas und fand einen hübsch gerollten Joint, den sie genüsslich ansteckte. Ich fuhr zu Martin Hungerbühlers Freundin. Der heiße Samstag lud die Menschen dazu ein, sich leicht bekleidet der Sonne auszusetzen. So war es auch bei Sabine Torta. Was ist mit Martin? Weshalb suchen Sie nach ihm? Sein Vater macht sich Sorgen. Ich habe Martin seit Wochen nicht mehr gesehen und gesprochen. Sie sind nicht mehr ein Paar. Er hat ja kaum Zeit für mich. Jeden Abend war er weg, angeblich im Schrebergarten, aber da war er nicht. Er hatte was laufen. Mit einer anderen Frau? Ziemlich sicher. Ich fand eine Mehrfahrtenkarte nach Grünwil. Er ist jeden Abend rausgefahren und spät nachts heimgekommen. Das ist doch nicht normal. Kein Mensch, der hier in der Stadt wohnt, fährt jeden Abend nach Grünwil. Wissen Sie, zu wem er fuhr? Keine Ahnung. Ich habe ihm gesagt, dass es aus ist, wenn er mich weiter links liegen lässt. Er sagte, dass er Stress habe und dass sich das bald ändern wird. Ich habe ihm kein Wort geglaubt. Hat er bei Ihnen gewohnt? Ja, nein. Er behielt seine Wohnung, hat aber fast immer hier übernachtet. Aber meist kam er erst spät abends. Ich sagte ihm, dass das nicht so weitergeht. Dann ist er plötzlich überhaupt nicht mehr gekommen. Er könnte mit einer anderen Frau durchgebrannt sein. Ja, klar könnte er das. Aber es ist mir egal. Ich komme gut als Single zurecht. Und jetzt will ich die Sonne genießen. War's das? Als ich zur Mittagszeit ins Polizeipräsidium fuhr, rechnete ich nicht damit, auf arbeitende Menschen zu treffen. Zu meiner Verblüffung traf ich aber sogar auf jenen Beamten, der normalerweise jede Minute zu einer freien Minute macht. Na, Maloney, suchen Sie auch etwas Abkühlung? Zu Hause habe ich nichts ausgehalten. Hier im Gebäude ist es immer gleich kühl. Ich suche keine Abkühlung, ich suche einen jungen Mann, Martin Hungerbühler. Noch nie gehört. Was ist mit ihm? Spurlos verschwunden. Gibt es keine nicht identifizierten Leichen. Zurzeit haben wir reichlich Platz im Kühlhaus. Wenn es so weitergeht, beginnen die Gerichtsmediziner damit, sie gegenseitig zu obduzieren. Der Mann ist entweder mit einer Frau durchgebrannt oder er ist getötet worden. Seit 2 Wochen mussten wir nicht mehr ausrücken. Keine Gewaltverbrechen. Die Hitze scheint den potenziellen Mördern zu schaffen zu machen. Ich fuhr zurück zum Campingplatz. Mein Klient saß noch genauso da wie am Vormittag. Der einzige Unterschied waren die 2 leeren Bierflaschen, die im Gras lagen. Bei der Hitze verdunstet der Alkohol noch, bevor er ins Blut geht. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Ihr Sohn hatte vermutlich ein Verhältnis mit einer Frau in Grünwil. Und er hat den Schrebergarten seit Monaten nicht mehr betreten. Das Verhältnis könnte hinhauen. Aber dass er nicht im Schrebergarten war, bezweifle ich. Er liebt Gartenarbeit. Vielleicht hat die Freundin in Grünwil einen eigenen Garten. Das ist natürlich denkbar. Aber weshalb meldet er sich nicht? Ein Verhältnis mit einer Frau ist doch kein Grund, unterzutauchen. Außer die Frau ist verheiratet und sie sind gemeinsam durchgebrannt. Er ist jeden Abend nach Grünwil gefahren. Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn es eine heimliche Liaison war, dann kann er sich doch nicht jeden Abend mit der Frau treffen. Und wenn es eine ganz normale Beziehung war, gibt es keinen Grund zu verschwinden. Wissen Sie, nach dem 3. oder 4. Bier mache ich mir Hoffnung. Aber jetzt befürchte ich das Schlimmste. Martin ist etwas zugestoßen. Er sah sich um und winkte einer rundlichen Frau zu, die unter einem Sonnenschirm saß und ein Stück Kuchen in den Mund schob. Ich überlegte mir, was an Martin Hungerbühlers Verschwinden am seltsamsten war, konnte mich aber unter der brütenden Hitze weder für das eine noch für das andere entscheiden. Als ich am nächsten Morgen erneut die Schrebergartensiedlung betrat, sah ich, wie vor mir ein junger Mann auf Hungerbühlers Parzelle zusteuerte. Frau Rickenbach sonnte sich, offenbar gehörte ich zu der raren Spezies Mensch, die auch im Sommer arbeiteten. Was ist denn jetzt los? Muss ich ein Schild malen, auf dem steht, dass ich meine Ruhe haben möchte? Ich muss mit dir reden. Sie kennen sich. Wer sind Sie? Er ist Privatdetektiv. Er sucht Martin Hungerbühler. Tatsächlich. So ist es, ja. Und wer sind Sie? Das muss ich Ihnen nicht sagen. Das ist Daniel. Er ist mit Martin befreundet. Hey, das geht dem Typen nichts an. Sie sind mit Martin Hungerbühler befreundet und vermissen ihn nicht. Und ob ich ihn vermisse? Deshalb wollte ich ja mit Lisbeth reden. Ich dachte, er hätte Ihnen nur den Schrebergarten überlassen. Das hat er auch. Wir haben keinen regelmäßigen Kontakt. Aber du weißt, wo er den Schlüssel versteckt hat. Was für ein Schlüssel? Das geht sie nichts an. Hauen Sie endlich ab. Martins Vater macht sich Sorgen. Ich finde es okay, dass ein Privatdetektiv nach ihm sucht. Ich muss mit dir unter vier Augen reden. Das ist unser Projekt. Ich brauche den Schlüssel. Ich werde nach dem Rechten sehen. Du? Du hast doch keine Ahnung, was du da tun musst. Vielleicht kann ich behilflich sein. Halten Sie die Klappe! Der Letzte, der das zu mir sagte, lebt heute von einer IV-Rente. Diese Mackersprüche imponieren mir nicht. Hey, spinnst du? Sie sollten das Messer wieder zuklappen. Erst nachdem er abgehauen ist. Was soll dieser Kindergarten? Habt ihr Männer nichts Gescheiteres zu tun, als euch gegenseitig zu drohen? Los, verschwinden Sie, Maloney. Und du, Daniel, verschwindest ebenfalls. Ich ruf dich am Abend an. Er fuchtelte mit dem Messer herum. Eine Frau, die nebenan Grünzeug wässerte, schaute erschrocken auf. Ich ging und wenig später ging auch der Mann mit dem Klappmesser. Als ich meinen Klienten anrief, befand sich dieser in der Wohnung seines Sohnes. Eine halbe Stunde später war ich ebenfalls da. Ich war schon gestern hier. Martin hat mir einen Schlüssel überlassen für Notfälle. Er hatte eine Weile eine Katze, die ist aber gestorben. Seither gibt es eigentlich keinen Grund mehr, in seiner Abwesenheit vorbeizuschauen. Der junge Mann mit dem grünen Daumen besitzt keine einzige Zimmerpflanze. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Früher sah es hier aus wie in einem Dschungel. Vielleicht hat er eine Allergie auf Grünzeug entwickelt. Ich habe mich umgesehen. Ich wollte wissen, wozu er das Geld benötigt. Sind Sie fündig geworden? Ja. Er hat eine Kaution bezahlt. Er hat eine Zweitwohnung gemietet? Nein, einen Gewerberaum in Grünwil. Wozu hat er den benötigt? Ich weiß es nicht. Er dürfte sich kaum mit einer Frau dort getroffen haben. Ich habe die Adresse. Ich habe ehrlich gesagt keine Hoffnung mehr, dass wir ihn lebend finden. Möchten Sie mitkommen? Nein, lieber nicht. Rufen Sie mich an. Wenn er tot ist, lassen Sie es zweimal klingeln. Wenn er nicht da ist, viermal. Er schrieb mir die Adresse auf einen Zettel. Der Gewerberaum befand sich im Untergeschoss eines Hauses, das mitten im Industriegebiet von Grünwil lag. Als ich die Treppe runterging, hörte ich ein gleichmäßiges Sirren. Eine Tür war geöffnet. Als ich den Raum betrat, staunte ich nicht schlecht. Ich war mitten in einem botanischen Garten gelandet, allerdings einem, der aus einer Monokultur bestand. Ich war nicht der Einzige, der staunte. Was machen Sie hier? Jetzt verstehe ich, welchen Schlüssel dieser Daniel meinte. Martin wollte nicht, dass Daniel sich um die Pflanzen kümmert. Er versteht nichts davon. Und Sie verstehen etwas davon. Das sind Hanfpflanzen. Ich habe auch einige im Schrebergarten angepflanzt. Wie viel ist das wert? Viel bis sehr viel. Und wo steckt Martin Hungerbühler? Ich habe keine Ahnung. Wer ist alles an diesem lukrativen Geschäft beteiligt? Martin, Daniel und ich. Daniel und ich kümmern uns um den Vertrieb. Sie sind eine Dealerin. Von irgendwas muss der Mensch leben. Wem sagen Sie das? Ich verstehe nicht, weshalb Sie die Tür offen gelassen haben. Die anderen Räume stehen leer. Wann haben Sie Martin Hungerbühler zuletzt gesehen oder gesprochen? Wir haben keinen direkten Kontakt. Wir besprechen alles über ein geheimes E-Mail-Konto. Ich wusste deshalb nicht, dass Martin spurlos verschwunden ist. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Daniel und ich kennen sich zu wenig gut aus. Sie könnten ein Inserat aufgeben. Grüner Daumen für Indoor-Hanfanlage gesucht. Das ist nicht lustig. Wenn das alles auffliegt, landen wir im Knast. Finden Sie Martin. Sie könnten mich an Ihrem lukrativen Geschäft beteiligen. So läuft das nicht. Ist auch besser so. Mein Stoff ist flüssig und legal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das wächst mir alles über den Kopf. Werden die Pflanzen so hoch? Sie machen schon wieder Witze. Das gefällt mir, der Witz. Ich muss jetzt in Ruhe überlegen, allein. Ich rate Ihnen, nicht zur Polizei zu gehen. Daniel ist unberechenbar. Es hörte sich wie eine Drohung an und war vermutlich auch so gemeint. Ich hatte keinen Grund, zur Polizei zu gehen, doch offenbar hatte die Polizei gute Gründe, mich aufzusuchen. Auf diese seltene Ehre hätte ich gut und gerne verzichten können. Üble Sache, Maloney. Wir haben die Meldung erhalten, dass Martin Hungerbühler im Krankenhaus liegt. Er lebt. Mehr oder weniger. Ein schweres Schädelhirntrauma. Er ist entweder gestürzt oder er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf erhalten. Weshalb suchen Sie nach ihm? Über meine Klienten gebe ich aus Prinzip keine Auskünfte. Hungerbühler trug keine Ausweise auf sich. Erst ein Abgleich mit den Fingerabdrücken hat einen Treffer ergeben. Er ist vorbestraft. Er wurde vor Jahren bei einer Razzia in einer illegalen Bar erkennungsdienstlich erfasst. Die Daten hätten schon längst gelöscht werden können. Wurde sein Vater verständigt? Noch nicht, Maloney. Wo wurde er aufgefunden? In einem Hinterhof an der Schaubeckstraße. Dort wohnt seine Ex-Freundin. Suchen Sie in Ihrem Auftrag nach ihm? Das sage ich Ihnen gerne, nachdem Sie pensioniert worden sind. Ha, das kann noch eine Weile dauern. Hochqualifizierte Angestellte in Pension zu schicken, bedeutet einen riesigen Verlust an Know-how. Ich habe ein Buch gelesen. Der glückliche Beamte feiert sein 90. Dienstjubiläum. Es gibt Leute, die man mit 40 in Pension schicken könnte. Andere sollte man bis 70 oder länger bei der Stange halten. Sie gehören zu der Sorte, die man auch mit 20 hätte in Rente schicken können. Erfahrung ist das A und O bei Mordermittlungen. A wie Alibi und O wie Ordnungsbuße. Es reicht, Maloney. Martin Hungerbühler liegt im Krankenhaus. Ob er verunfallt ist oder Opfer eines Verbrechens war, wissen wir erst, wenn wir mit ihm sprechen können. Und das kann eine Weile dauern. Damit war der Fall für ihn erledigt. Ich fuhr zurück in mein Büro und rief meinen Klienten an und ließ es dreimal klingeln. Es dauerte keine Minute, bis er zurückrief und fragte, weshalb ich nicht zwei- oder viermal klingeln ließ. Ich besuchte meinen Klienten in jenem Krankenhaus, in dem sein Sohn auf der Intensivstation lag. Er sieht ganz entspannt aus. Wenn nur all die Maschinen nicht wären. Die Ärzte sagen, dass es noch Tage oder Wochen dauern kann, bis er wieder aufwacht. Wie lange liegt er schon im Krankenhaus? Seit 3 Tagen. Das ist unfassbar. Niemand hat sich die Mühe gemacht, seine Eltern zu finden. Er trug keine Papiere auf sich und konnte erst anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert werden. Wer könnte ihm das angetan haben? Er lag in unmittelbarer Nähe der Wohnsiedlung, in der seine Freundin Sabine Trotter wohnt. Die Ärzte sagen, dass er auch unglücklich gestürzt sein könnte. Er hat in Grünwil eine Indoor-Hanfanlage aufgebaut. Martin hat einen grünen Daumen, aber das sagt ich Ihnen. Er nutzt diesen Daumen, um Drogen herzustellen. Sind Sie sicher? Ja. Aus Hanf kann man auch nützliche Dinge herstellen, zum Beispiel Seile. Damit kann man kein Geld verdienen. Die Anlage, die er gebaut hat, sieht professionell aus. Und seine Kumpels sind als Händler vorgesehen. Ich verstehe das nicht. Jemand muss Martin dazu überredet haben. Wird er hier im Spital überwacht? Die Polizei ist sich nicht sicher, ob er niedergeschlagen wurde oder einen Unfall hatte. Dann werde ich hier bleiben. Und Sie finden denjenigen, der das getan hat. Egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich fuhr zu Frau Trotter. Da es weiterhin sommerlich warm war, empfing sie mich erneut auf ihrem Balkon. Mit offenem Mund hörte sie zu, als ich ihr erzählte, wo und in welchem Zustand man Martin Hungerbühler aufgefunden hatte. Er lag im Hinterhof? Davon habe ich nichts mitbekommen. War er vor einigen Tagen bei Ihnen? Nein, das sagte ich Ihnen doch schon. Wird er überleben? Das wissen nicht einmal die Ärzte. Haben Sie frei oder arbeiten Sie nachts? Ich bin Lehrerin. Ich habe Sommerferien. Hat es Sie nie interessiert, weshalb Ihr Freund jeden Abend nach Grünwil fuhr? Ich habe ihn gefragt, was das soll. Er sagte nur, dass wir uns gegenseitig Freiheiten lassen sollten. Was sind das für Freiheiten, bitteschön, wenn er jeden Abend zu einer anderen fährt? Soweit ich ermitteln konnte, gab und gibt es keine Freundin in Grünwil. Er war beruflich unterwegs. Beruflich? Ja. Das sagen doch alle Männer, die fremdgehen. Ich will davon nichts mehr hören. Ich hoffe, dass er überlebt. Aber ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie schaut auf einen Vogel, der laut zwitschernd an uns vorbeiflog. Danach verabschiedete sie mich mit einem kühlen Blick. Ich fuhr in die Schrebergartenanlage. Frau Rickenbach saß diesmal im Schatten. Und ihr gegenüber saß Daniel, der Mann mit dem Klappmesser. Haben Sie uns schon verpfiffen? Weshalb sollte ich? Sie arbeiten mit der Polizei zusammen. Das spüre ich. Sind Sie verwandt? Ich trage weder Bettwanzen noch Mikrofone auf meinem Körper. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Martin Hungerbühler liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Was? In welchem Krankenhaus? Möchten Sie ihn besuchen oder umbringen? Was ist das für eine idiotische Frage? Er muss uns helfen. Ohne ihn gehen die Pflanzen ein. Er ist nicht ansprechbar. Was ist passiert? Hatte er einen Unfall? Er wurde vermutlich niedergeschlagen. Was starren Sie mich so an? Gab es Streit zwischen Ihnen und Martin? Dieser Idiot glaubt, dass ich Martin umbringen wollte. Hattet ihr Streit? Nein, wir hatten keinen Streit. Und wenn, dann hätte ich ihn erstochen, ist doch viel effizienter. Rede keinen Unsinn. Er tut nur so. Ich weiß, er will nur spielen. Einer muss doch für die coolen Sprüche zuständig sein. Und für das Klappmesser. Das ist nur Show. Daniel ist ein ganz friedlicher. Ja, ich habe einige Jahre auf der Gasse gelebt. Da lernt man, wie man sich die anderen Typen mit Sprüchen vom Leib hält. Er hätte Martin nie etwas angetan. Die beiden sind wie Brüder. Und Sie sind die Mutter Teresa. Bin ich nicht. Ich habe auch eine Weile auf der Gasse gelebt, aber jetzt ist Schluss. Sie hätten den Stoff verdielen sollen. Und das läuft nicht über die Straße. Wenn man größere Mengen liefern kann, gibt es ganz andere Interessenten. Hey, du solltest ihm nicht unsere Geschäftsgeheimnisse verraten. Kennen Sie Martins Freundin oder besser Ex-Freundin Sabine Trotter? Ja, mit der war er schon lange nicht mehr zusammen. Die konnte nicht loslassen, hat ihn wochenlang terrorisiert. Deshalb hat er sein Handy kaum noch eingeschaltet. Die beiden waren schon seit Wochen nicht mehr zusammen. Er sagte, dass sie ihm nachspionierte. Er befürchtete, dass das mit der Anlage aufflog. Ah, die ist Lehrerin, die wäre sofort zur Polizei gerannt. Sie ist einmal hier aufgetaucht und hat eine Riesenshow abgezogen und rumgeschrien, weil sie glaubte, dass ich Martins Neue bin. War die wütend. Zum Glück waren noch andere Leute auf dem Areal. Ich glaube, die wäre auf mich losgegangen, wenn ich allein gewesen wäre. Was ist jetzt? Haben Sie die Polizei informiert oder nicht? Sie sahen mich mit einer Mischung aus Ängstlichkeit und froher Erwartung an. Ich sagte ihnen, dass ich nur Martins Vater informiert hätte, was sie zuerst freudig und wenig später deprimiert stimmte. Ich rief danach tatsächlich die Polizei an, aber nicht wegen der Indoor-Hanfanlage. Eine Stunde später stand ich zusammen mit einem wandelnden Haftbefehl erneut in Frau Trotters Wohnung. Sie sind verhaftet! Auf der Stelle! Ist Martin aufgewacht? Wir wissen, dass Sie ihn töten wollten. Das ist nicht wahr. Ich wollte ihn nur nicht gehen lassen. Sie haben ihn zurückgehalten, bis er ins Koma fiel. Er hat mich abgepasst und mir gesagt, dass ich ihn endlich in Ruhe lassen soll. Ich hielt ihn fest. Er riss sich los und ich stellte ihm ein Bein. Er ist Kopf voran in die Mauer gestolpert. Sie haben sich nicht um ihn gekümmert. Sie gingen einfach weg. Das stimmt nicht. Ich rief die Sanität mit seinem Handy. Danach schaltete ich es wieder aus. Steckt es ein, zusammen mit den Ausweisen. Das habe ich alles weggeworfen. Er sah schlimm aus. Ich dachte, er überlebt das nicht. Weshalb haben Sie mir nicht gesagt, was vorgefallen ist? Ich habe es verdrängt. Das geht ganz gut, wenn man sich konzentriert. Ich wollte Martin aus meinem Kopf verdrängen. Aber was nützt das, wenn einer noch mitten im Herz drin ist? Das verstehe ich nicht. Kopf und Herz. Haben Sie ihm auch noch eine Schießwunde beigefügt? Es war ein Unfall, aber ich habe mir gewünscht, dass er stirbt. Dafür hasse ich mich. Deshalb versuchte ich, es zu verdrängen. Er kam zu Ihnen, weil er ein für alle Mal klarmachen wollte, dass es aus. Er hat immer wieder nachgegeben und auch einige Male bei mir übernachtet. Aber er ging auch immer wieder. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Wir werden Zeugen finden. Vielleicht sogar eine Überwachungskamera, die alles gefilmt hat. Sie sollten alles gestehen, auf der Stelle. Das habe ich doch schon. Er ist gestürzt. Sie wussten, dass er im Krankenhaus lag. Haben Sie sich nie nach seinem Gesundheitszustand erkundigt? Ich dachte, dass er gestorben ist. Ich habe keine Zeitung gelesen und nicht ferngesehen. Ich wollte nichts davon wissen, aber das geht nicht. Da ist immer etwas im Kopf, das auf den Auslöser drückt und dann hat man die Bilder wieder vor Augen. Das ist schrecklich. Üble Sache, Maloney. Ich glaube ihr kein Wort. Sie wollte ihren Freund töten, weil dieser nichts mehr von ihr wissen wollte. Dafür gibt es genügend Fallbeispiele. Wir werden sie überfallen. Überführen. Auf der Stelle! Es dauerte eine weitere Woche, bis Martin Hungerbühler ansprechbar war. Er erinnerte sich nicht an den Zwischenfall. Frau Trotter wurde trotzdem der Prozess gemacht. Wochen später las ich in der Zeitung, dass in Grünwiel eine Indoor-Hanfanlage entdeckt worden war. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der grüne Daumen.